Von ihrem Schreibtisch aus kann sie zwischen den rötlichen Stämmen der Kiefern den See schimmern sehen. Unten in der Küche klirrt die Köchin mit dem Geschirr. Der Gärtner sitzt auf der Schwelle zu seinem Zimmer und raucht Zigarre. Auf der großen Wiese bespritzen sich ihre Enkelin und der Nachbarjunge mit Wasser. Die Schwiegertochter geht gerade zum Steg hinunter, um sich zu sonnen. Die Besucherin liegt im Liegestuhl unter dem Rotdorn. Der Sohn mäht Rasen. Und unten vor der Werkstatt streicht ihr Mann die Anglerhocker, von denen die rote Farbe schon abblättert, grün an. Das Fenster steht offen. Und so riecht sie den See und die Sonne, riecht den Rauch der Zigarre des Gärtners, aber auch den Duft nach Gebratenem, der aus der Küche aufsteigt, riecht das abgemähte Gras und, wenn der Wind umschlägt und von unten her weht, sogar die frische grüne Farbe. Das Tippen ihrer Schreibmaschine mischt sich mit den Rufen des Kuckucks. Buchstabe für Buchstabe ist es auf den beiden oberen Wiesen zu hören, bis hinunter zur Werkstatt und sogar auf dem Steg, wenn der Wind von oben nach unten weht. Der Arzt aus dem Regierungskrankenhaus in Berlin, für den sie im letzten Jahr bei der Gemeinde erfolgreich Fürsprache eingelegt hatte, damit er den Obstgarten und das Bienenhaus zur Pacht erhielt, ließ, durchaus anders als mit ihr vereinbart, sofort die Obstbäume fällen und riss das Bienenhaus ab. In geisterhafter Geschwindigkeit, praktisch über Nacht, errichteten kurz darauf unbekannte Arbeiter aus Berlin anstelle des Bienenhauses ein großes Wohnhaus für ihn, das er sogar, wie es hieß, käuflich hatte erwerben dürfen, ganz gegen alles, was sonst galt. Als sie deswegen in der Gemeinde vorstellig wurde, hieß es, von höherer Stelle sei dies so entschieden worden. Überdies sei die Weisung ergangen, ihm durch Verkleinerung des von ihr gepachteten Grundstücks einen Seezugang zu ermöglichen. Der neue Verlauf des Zauns bis zum Wasser sei baldmöglichst zu klären. Dieser junge Arzt, der, als sie nach Jahren der Flucht nach Deutschland zurückkam, noch nicht einmal auf der Welt war, inzwischen zwar Leibarzt dieses oder jenes hohen Beamten, wagte es wirklich, gegen sie die unsichtbare Armee antreten zu lassen, deren Generäle sie während der Emigration noch auf den Armen geschaukelt hat. Sie steckt den Brief in einen Umschlag, adressiert und verschließt ihn. Dann nimmt sie den in der Frühe beiseite gelegten Bogen Papier wieder zur Hand und spannt ihn in die Maschine, um dort weiterzuarbeiten, wo sie gestern aufgehört hat. Ich kehre heim. Die Tasten der Schreibmaschine, mit der sie schreibt, sind schon ganz blank gewetzt, die einzelnen Zeichen kaum voneinander zu unterscheiden. Es ist noch immer dieselbe Schreibmaschine, die sie damals von Berlin nach Prag mitgenommen hat, von Prag nach Moskau, von Moskau dann nach Ufa in Baschkirien und gegen Ende des Krieges, da sprach ihr Sohn schon fließend Russisch, wieder zurück nach Moskau und schließlich nach Berlin. Diese Schreibmaschine hat sie auf vielen Straßen vieler Städte in der Hand getragen, in überfüllten Zügen auf dem Schoß gehalten, an ihrem Griff sich festgehalten, wenn sie in dieser oder jener Fremde, allein auf einem Flugplatz, einem Bahnhof stehend, nicht wusste, wohin. Ihren Mann hatte sie im Gedränge verloren oder er war in anderem Auftrag unterwegs, hatte einen anderen Zug bestiegen. Diese Schreibmaschine war ihre Wand, wo der Zipfel einer Decke auf einem Fußboden ihre Wohnung war. Mit dieser Schreibmaschine hatte sie all die Worte getippt, die die deutschen Barbaren zurückverwandeln sollten in Menschen und die Heimat in Heimat. Heim wolle er, nur noch heim, hatte der als Bürgermeister eines kleinen Städtchens im sogenannten Wartegau eingesetzte deutsche Beamte in sein Tagebuch geschrieben, nachdem ein Kollege ihm berichtet hatte, dass während seines Urlaubs sämtliche Juden aus der Gegend in der Kirche zusammengetrieben, dort 3 Tage festgehalten und dann in Gaswagen in den Wald abtransportiert worden waren. Die Leichen derjenigen, die schon während der 3 Tage in der Kirche gestorben waren, hatte man zu den Lebenden in die Gaswagen hinaufgeworfen, die toten Kinder den noch lebenden Eltern auf die Köpfe geschmissen. Heim wolle er, nur noch heim, hatte der Bürgermeister daraufhin in sein Tagebuch geschrieben. Dieses Tagebuch war später bei dem Material gewesen, das ihr im Ural für ihre Radiosendungen zur Verfügung gestellt wurde. Damals zeichnete sich die Niederlage der Deutschen schon deutlich ab. Und mit jedem Sieg der Roten Armee waren sie, ihr Mann und ihr in der Sowjetunion geborener Sohn, der Rückkehr nach Deutschland näher gekommen.